der Morgen kommt. Doch du schläfst noch sanft in meinen Armen versteckt. Und ich halte dich fest, halte wart, bis dich mein Hunger erschreckt. Später dann, wenn mir den Schlaf verjagt, bring ich dir einen Kaffee. Oder was heißeres noch, spiel zwischen Nase und Zehen. Spiel zwischen Nase und Zehen.